Erster danach führte er mich zurück zum äußeren Tor des Heiligtums, das nach Osten zeigt, aber dieses Tor war fest verschlossen. Zweiter Gott sagte zu mir, dass dieses Tor verschlossen bleiben muss und niemand es öffnen darf, weil der Herr selbst dort eingetreten ist. Dritter nur der Fürst darf sich dort hinsetzen, um vor Gott zu essen, wobei er durch die Vorhalle des Tores hineingehen und wieder hinausgehen muss. Vierter dann brachte er mich zum Nordtor vor den Tempel, wo ich sah, wie die Herrlichkeit Gottes das Haus erfüllte, weshalb ich mich ehrfürchtig zu Boden warf. Fünfter Gott forderte mich auf, genau hinzusehen und zuzuhören, damit ich alle Regeln für den Tempel und seine Eingänge lerne und verstehe. Sechster, ich sollte dem ungehorsamen Volk Israel sagen, dass Gott genug von ihren schlimmen Taten hat, die sie bisher begangen haben. Siebter, sie hatten Fremde ohne Glauben in das Heiligtum gelassen, während sie Opfer darbrachten, wodurch sie den heiligen Bund mit Gott gebrochen haben. Achter, anstatt selbst auf die heiligen Dinge aufzupassen, haben sie andere Leute beauftragt, den Dienst in Gottes Tempel zu übernehmen. Neunter, deshalb bestimmt Gott, dass kein Fremder, der nicht zum Volk gehört oder Gott nicht ehrt, jemals wieder das Heiligtum betreten darf. Zehnter, auch die Leviten, die sich von Gott entfernt und Götzen angebetet haben, müssen nun die Verantwortung für ihre Schuld übernehmen. Elfter, sie dürfen zwar noch im Tempel arbeiten und die Opfer für das Volk vorbereiten, aber sie dienen nur noch als einfache Helfer an den Toren. Zwölfter, weil sie das Volk Israel zur Sünde verführt haben, hat Gott gegen sie entschieden, so dass sie nun die Strafe für ihre Fehler tragen müssen. Dreizehnter, sie dürfen nicht mehr als Priester direkt vor Gott treten, sondern müssen die Schande für ihre früheren Taten ertragen. Vierzehnter, Gott weist ihnen jedoch die Aufgabe zu, sich um die allgemeine Arbeit und die Pflege des gesamten Tempelgebäudes zu kümmern. Fünfzehnter, nur die Priester aus der Familie Zadok, die Gott treu blieben, dürfen sich ihm nähern, um das Fett und das Blut der Opfer darzubringen. Sechzehnter, diese Priester dürfen das Heiligtum betreten und an Gottes Tisch dienen, weil sie ihre Aufgaben immer gewissenhaft erfüllt haben. Siebzehnter, wenn sie den inneren Vorhof betreten, müssen sie Kleidung aus Leinen tragen, da Wolle während ihres Dienstes nicht erlaubt ist. Achtzehnter, sie sollen Hüte und Hosen aus Leinen tragen, damit sie bei der Arbeit im Tempel nicht in Schwitzen geraten. Neunzehnter, bevor sie zum Volk in den äußeren Hof gehen, müssen sie ihre Dienstkleidung ausziehen und sie in den heiligen Räumen lassen. Zwanzigster, die Priester sollen sich den Kopf nicht kahl rasieren und die Haare nicht zu lang wachsen lassen, sondern sie ordentlich schneiden. 21. Es ist allen Priestern streng verboten, Wein zu trinken, bevor sie für ihren Dienst in den inneren Vorhof gehen. 22. Sie dürfen keine Witwen oder geschiedenen Frauen heiraten, es sei denn, die Witwe war zuvor mit einem anderen Priester verheiratet. 23. Ihre Aufgabe ist es, dem Volk den Unterschied zwischen heiligen und gewöhnlichen Dingen sowie zwischen rein und unrein beizubringen. 24. Bei Streitigkeiten sollen sie als Richter entscheiden und darauf achten, dass alle religiösen Feste und die Sabbate heilig gehalten werden. 25. Ein Priester darf sich nicht durch den Kontakt mit Toten unrein machen, außer es handelt sich um seine engsten Familienmitglieder. 26. Wenn ein Priester nach einer solchen Verunreinigung wieder rein geworden ist, muss er noch 7 Tage warten, bevor er wieder dient. 27. An dem Tag, an dem er den inneren Vorhof wieder betritt, muss er zuerst ein Opfer für seine eigenen Sünden darbringen. 28. Die Priester sollen kein eigenes Land in Israel besitzen, weil Gott selbst ihr wertvollster Besitz und ihr Erbe ist. 29. Sie dürfen sich von den verschiedenen Opfern ernähren, die das Volk Gott bringt, und alles erhalten, was Gott geweiht wurde. 30. Die besten ersten Ernten und alle besonderen Gaben gehören den Priestern, damit Gott das Haus des Gebers segnet. 31. Die Priester dürfen niemals Fleisch von Tieren essen, die von selbst gestorben sind oder von wilden Tieren zerrissen wurden.